Das ist der Zusammenhang mit der Linken. Samengevat zou je kunnen zeggen dus dat Karl-Heinz Roth beweert dat er in de jaren 70 misschien nog wel mogelijk was om op de universiteit een doctoraalscriptie te schrijven of te promoveren op, vanuit een revolutionair oogpunt op onderwerpen als de situatie van de havenarbeiders of andere zaken. Hij verwijt in die zin niet zozeer de hedendaagse linkse historici. Hij ziet het veel meer als een product van een bepaald politiek klimaat dat sinds het begin van de jaren 80 met de regering Kohl, de zogenaamde Wende, zich heeft ingezet. Ik vroeg als volgende aan hem wat hij vindt van de zogenaamde historica-strijd. En waarom juist dat in Nederland nu sinds een maand of zes nu echt geïmporteerd gaat worden en men in Nederland ook weer moet meepraten vanuit een links en rechts of wat voor standpunt dan ook over de historica-strijd en waarom het werk van de Hamburger Stiftung dus bijvoorbeeld niet aan de orde komt. We hebben daarover nog niet zeer intensief nagedacht. Aber schon einige Untersuchungen angestellt und kommen zu der Hypothese, dass der Historikerstreit eine größere Funktion hat, als wir bisher gedacht haben. Korrespondenten unserer Zeitschrift berichten aus allen Ländern, bis aus Schweden beispielsweise, dass von rechten, reaktionären Historikern sozusagen die Vorgaben von Hillgruber, Nolte, Stürmer und so weiter aufgegriffen werden im Sinn einer europäischen Revision des Geschichtsbilds. Seit wir diese Informationen haben, wohlgemerkt von Italien und Griechenland bis nach Schweden, also auch hier, und von euch jetzt aus den Niederlanden, sind wir viel alarmierter. Die Geschichtswissenschaft, die reaktionäre Geschichtswissenschaft, soll zur zentralen Legitimationswissenschaft der herrschenden Klasse in der Bundesrepublik wieder werden. Michael Stürmer, einer der wichtigsten Exponenten des Historikerstreits, ist zum Chef des, einer Stiftung Wissenschaft und Politik gerade ernannt worden, die die internen Planungspapiere für das Bundeskanzleramt, also für Kohl, verfasst. Diese Ernennung zeigt also, dass die Historikerzunft als Zunft der Mandarine der herrschenden Klasse wieder voll etabliert werden soll. Und sie soll die narzisstische Vergangenheit entsorgen, sie soll einen neuen europäischen Antikommunismus produzieren und sie soll sozusagen einen Schlussstrich ziehen unter die Geschichte der Okkupation und unter die Geschichte der narzisstischen Europaplanungen, um sozusagen den Boden für eine neue Hegemoniestellung der Bundesrepublik in einem Mitteleuropa der 90er Jahre herzustellen. Der Begriff Mitteleuropa taucht immer häufiger wieder auf und wir sind alarmiert über diese Entwicklung, müssen also konstatieren, dass wir auch hier ganz entschieden Position beziehen müssen. Wir tun es übrigens, wir haben einen Forschungsschwerpunkt gegründet, der schon im nächsten Jahr das erste Buch über die Hintergründe des Historikerstreits vorlegen wird. De historica-strijd is naar mening van Karl-Heinz Roth in eerste instantie door hun Hamburger Stiftung iets wat onderschat. Ze krijgen ook allerlei berichten uit Griekenland, Italië, Zweden en nu ook Nederland dat de historica-strijd daar in het midden van de belangstelling staat en Karl-Heinz Roth interpreteert dat als een Duitse manoeuvre om een nieuw soort Europese anticommunisme in te voeren en een heel duidelijk een Duitse hegemonie ook op dit ideologische vlak van de geschiedschrijving in te voeren. En hij zou het ook belangrijk vinden als daar onderzoek naar gedaan wordt. En er ook tussen ons daarover contacten gemaakt worden. Ik vroeg hem daarna of hij ook niet ziet dat hun werk als zodanig ook al een aanval is op deze lijn. Op deze verdringing en op dit wegschuiven van de de Duitse geschiedenis. Wir merken es an den Reaktionen der letzten Monate. Wir dachten eine Zeit lang, unsere Arbeit wäre doch nur für das linke Spektrum, in dem wir uns politisch bewegen, wirklich wichtig. Wir sind seit einigen Monaten massiven Angriffen ausgesetzt. Und nachdem über ein Jahr lang oder fast zwei Jahre lang auf unsere Publikationen mehr oder weniger mit Schweigen seitens der etablierten Historikerzunft reagiert worden war. Wir merken jetzt schon, welchen Stellenwert das hat, was wir machen. Aber wir merken auch, dass es notwendig ist, eine offene Konfrontationsstellung mit den herrschenden Strömungen in der Geschichtswissenschaft zu beziehen. Und da wird es dann noch in der nächsten Zeit sehr munter werden. Mhm. Nadat in de afgelopen jaren hun werk volgens Karl-Heinz Roth min of meer was verzwegen, is in de afgelopen tijd de kritiek vanuit allerlei hoeken nogal opgekomen op hun werk. En ze verwachten dan ook dat het binnenkort behoorlijk hard eraan zal toegaan. Als volgende stelde ik de vraag in wat hij ervan vindt dat, zoals in Nederland, gesteld wordt dat er niet vanuit een soort nazistische invalshoek de genetechnologie zou moeten worden bevochten. He, dus de vraag in hoeverre het buiten Duitsland zinvol is om te wijzen op de nazistische wortels van deze eugenetica of van deze genetechnologie. Es hat in der Bundesrepublik seit Beginn der 80er Jahre eine sehr heftige Auseinandersetzung gegeben über die Frage, inwieweit die neueste Entwicklung in der Molekulargenetik, von der ja die Gentechnik nur ein angewandtes Spektrum ist, historische Wurzeln hat, die auf die Vernichtungsmentalität des Nazismus hinweisen, mit denen die Genetik im Nazismus unzweifelhaft verbunden war. Diese Auseinandersetzungen fanden statt im Rahmen der Gesundheitstage. Der erste Gesundheitstag 1980 in der BRD war ein wichtiges Ereignis. Und es fanden mehrere große Veranstaltungen statt, an denen ich teilweise selbst teilgenommen habe. Ich bin ja auch Mediziner. Und ich erinnere mich an eine Konfrontation mit einem bedeutenden Genetiker der Bundesrepublik, der sich selbst zur Linken zählt. Und es gab eine sehr harte Konfrontation, in deren Ergebnis wir uns dann aber doch mit unseren Analysen durchgesetzt haben. Wir publizieren seit Anfang der 80er Jahre über bestimmte Aspekte der narzisstischen Bevölkerungspolitik und uns interessieren dabei vor allem die wissenschaftlichen Komponenten. Wir sprechen inzwischen in unseren internen Hypothesen von einem wissenschaftlichen Narzissmus, der gerade in der Genetik sich etabliert hatte. Und wir haben lange darüber nachgedacht, im Ergebnis dieser Kontroversen, die wir hinter uns haben, wo die wirklichen Wurzeln liegen. Es erscheint in den nächsten Monaten eine sehr wichtige Dokumentation eines Molekulargenetikers, eines Molekularbiologen, der bei uns als Wissenschaftler arbeitet, von Ludger Wess, über die gentechnischen Utopien der 20er und 30er Jahre. In dieser Publikation wird Ludger Wess nachweisen, dass die internationale Genetikerelite beim Übergang zur Genetik der 20er und 30er Jahre, also vor der Entdeckung der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, Modelle der Bevölkerungsgenetik entwickelt haben, die auf eine neue eugenische Zuchtutopie orientiert waren. Es gab in den 30er Jahren Modelle in Richtung Samenbanken, es gab Konzepte der künstlichen Befruchtung, es gab Konzepte der Aufartung von elitären Bevölkerungsschichten, um eine angebliche dramatische Verschlechterung des Genpools der Bevölkerung aufzuhalten und ein elitäres Resultat, eine Höherzucht an der Bevölkerung zu erreichen. In diesem Buch wird nachgewiesen, dass diese neo-eugenischen Visionen, die zum Teil in der Kritik an der sozialdarwinistischen Eugenik des beginnenden 20. Jahrhunderts formuliert waren und die zum Teil auch mit sozialistischen Konzepten verbunden waren, dass diese neo-eugenischen Utopien im Zusammenhang mit den Veränderungen in Richtung Molekulargenetik zu sehen sind. Das ist ein Resultat, dessen Eindeutigkeit uns selbst überrascht hat. Wir haben immer Hypothesen in diese Richtung formuliert, wir haben immer eher gefragt und wir haben in der Konfrontation mit den Gentechnikern, die dann, als wir die ersten Beweise vorlegten, überraschend ähnlich wie bei der Legitimationsdebatte argumentiert haben, gemerkt, dass wir im Recht sind. Die Gentechniker sagen heute, was wollt ihr, das Genetic Screening, die extrakorporale Befruchtung, der Embryotransfer, das sind alles Dinge, die wir auf freiwilliger Basis planen. Gleichzeitig produzieren sie aber über die neuen gentechnischen Propagandainstrumente, über ihre neuen gentechnischen Firmen und so weiter einen Anpassungszwang, der dann gekoppelt ist mit neuen Strategien der Ausgrenzung. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt bei der Umsetzung der gentechnischen Utopien durch künstliche Befruchtung, Embryo, Transfer, Reproduktionsmedizin und so weiter in der Bundesrepublik wieder die Zwangssterilisation von Behinderten propagiert wird. Und es ist auch kein Zufall, dass in der Bundesrepublik die Euthanasiebewegung als eine Bewegung des freiwilligen Selbstmords Anpassungszwänge produziert, die in der Tat dazu führt, dass immer mehr Behinderte unter der Agitation dieser Selbstmordorganisationen anfangen, sich umzubringen. Es besteht also genau eine Tendenz zur Kombination von Ausmerze, von Ausrottung minderwertigen Lebens und Aufzucht. Das ist die aktuelle Entwicklung. In dieser Entwicklung haben wir unsere kritischen Positionen erarbeitet. Es gibt viele andere Publikationen aus den vergangenen Jahren. Ich glaube, man kann sogar sagen, das meiste, was wir publiziert haben, seit Anfang der 80er Jahre, beschäftigt sich mit dieser Thematik. Und wir sind selbst überrascht, wie vieles von dem, was wir analysiert und vorausgesagt haben, heute eintrifft. Es ist ein Buch erschienen über narzisstische Bevölkerungspolitik und Kontinuitäten der Bevölkerungspolitik, übrigens der erste Band unserer eigenen Schriftenreihe der Stiftung, in dem wir sozusagen das Spektrum ausgebreitet haben. Und das Buch von Ludger Wess wird nun einen ersten Abschluss unserer Forschung bringen. Unser Problem besteht darin, dass wir auf der einen Seite, übrigens wie bei der ganzen Kampagne gegen die Ausweispflicht, politisch aktiv werden müssen und dass wir auf der anderen Seite aber unsere Forschung intensivieren müssen, denn die Situation wird immer bedrohlicher. Eine ganz merkwürdige und wirklich dramatische Entwicklung bahnt sich in vielen Bereichen an und die Gentechnik mit allen ihren Aspekten, die ich eben angedeutet habe, wird eine Schlüsselrolle in den Auseinandersetzungen der nächsten Jahre spielen. De vraag van mij in hoeverre het een Duits probleem is en in hoeverre het dus alleen in Duitsland zinvol is om te wijzen op de nazistische wortels van de genetechnologie, wijst Karl Heinz Roth in deze beantwoording min of meer af. Hij wijst daarbij op een boek wat binnenkort zal uitkomen van Ludger Wess, waarin juist de internationale aspecten van de modellen, van de toekomstvoorstellingen van de eerste mensen die het genenonderzoek nog voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren 20 en 30 zijn gestart, naar voren wordt gehaald. Dus waarbij het internationale aspect op de voorgrond komt te staan en waarbij alle aspecten die nu eigenlijk verbonden worden met genentechnologie ook toen al door dat soort mensen zijn uitgedacht. Ik stelde daarna aan hem de vraag in hoeverre dat nu zinvol is om vanuit die analyse het SEC te zien als een politieke strijd die gevoerd moet worden tegen de grote chemieconcernen en onderzoeksinstellingen. En in hoeverre het ook niet belangrijk is om te streven naar een bepaalde breed maatschappelijke consensus, een bepaalde mentaliteit die het, de invoering van de genentechnologie, die zo heel sterk en zo diep ingrijpt ook op de persoonlijke leven van de mensen, niet ook beter zou zijn. Mijn mening was dat in de BRD op dit moment te zeer de politieke strijd op de voorgrond komt te staan, waardoor de hele mentaliteit wat op de achtergrond verschijnt en daardoor het misschien snel geïsoleerd zou kunnen worden. Ich glaube, dass Sie recht haben. In der Auseinandersetzung mit den Entwicklungen beispielsweise im Erfassungswesen oder in der Gentechnik und Bevölkerungspolitik oder auch den Konzernstrategien haben wir zu lange übersehen, wo wir selbst herkommen. Es gibt in der Bundesrepublik eine Diskontinuität ihrer Geschichte und das ist die Gegenkultur der 60er Jahre. In der sind wir ja selbst groß geworden. Wir haben uns selbst in dieser Gegenkultur emanzipiert, für uns selbst und haben von dieser Position aus überhaupt die Fähigkeit entwickelt, zu analysieren, was die herrschende Klasse macht, wovon wir uns befreien. Die herrschende Klasse in der Bundesrepublik will nach 20 Jahren Diskontinuität jetzt einen Schlussstrich ziehen. Die neue Linke, verankert in dieser neuen Gegenkultur, ist noch keineswegs am Ende. Sie existiert, sie entwickelt sich in vielen Bereichen weiter. Sie hat sich trotz schwerer politischer Fehler und trotz schwerer Rückschläge auch konsolidiert. Und es stellt sich sehr die Frage, was wir tun müssen, um diese Form der Gegenkultur zu erweitern. Das heißt also, was zu tun ist, um positive Alternativen voranzutreiben, die zum Teil wirklich zu dieser Gegenkultur gehören. Wir haben das eine ganze Zeit lang der grünen alternativen Bewegung überlassen und bemerken jetzt, dass diese Bewegung selbst in eine schwere Krise geraten ist, in einen Konformitätsdruck geraten ist, den wir lange nicht ernst genommen haben. Das hat viel mit dem Pseudoparlamentarismus in der Bundesrepublik zu tun, denn die Bundesrepublik ist ja auch in ihren parlamentarischen Strukturen, die wie ein Teil, ein integraler Bestandteil der westeuropäischen Demokratie aussehen, ja nur Fassade. Das heißt also, das, was politisch in den Grünen sich zum Teil akzentuiert hat, nämlich der Glaube, diese Elemente von Gegenkultur durch einen Marsch durch die Institutionen ausweiten zu können auf das institutionelle System, dieses Konzept ist gescheitert. Wir stehen also vor dem Problem, dass wir eine neue radikale Klassenkampfperspektive haben, die einen Kontext mit den neuen sozialen Massenverarmungen suchen muss, die es ja in der Bundesrepublik auch gibt, der Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Und dass wir auf der anderen Seite in diesen neuen Formen des Klassenkampfs die emanzipatorischen Momente von Gegenkultur bewahren und weiterentwickeln müssen. Das ist ein Problem, das unsere Möglichkeiten als Stiftung im Augenblick überschreitet. Aber wir werden darüber nachdenken müssen und wir werden es schnell tun müssen, denn die herrschende Klasse möchte in der Tat die Diskontinuitäten der letzten 20 Jahre beseitigen. Karl-Heinz Roth geeft als Antwort, dass es inderdaad klopt, was betrifft die Mentalität. En hij wijst daarbij op de enige discontinuïteit in de Duitse geschiedenis. En dat is de beweging van de jaren 60, die in eerste instantie gestreefd heeft naar een eigen emancipatie. En de heersende klasse zou eigenlijk na 20 jaar daar eigenlijk al een streep onder willen zetten. En de nieuwe radicale strijd die op dit moment gevoerd wordt, zou ook zeker dat element van die tegencultuur weer moeten opnemen. Hij ziet alleen niet dat dat zou kunnen door middel van historisch onderzoek of alleen door middel van hun onderzoeksinstituut. En ik vroeg daarna wat nu te denken valt van de strategie die de politie en justitie in Duitsland op dit moment hebben uitgestippeld tegen de radicale strijd die vooral door vrouwen wordt gevoerd tegen de genentechnologie. En ik doelde daarbij op de arrestatie in december vorig jaar van Ursula Prenzlin en Ingrid Streubele, die ervan verdacht worden dat zij bommen hebben gelegd voor of met of namens de Rote Zora tegen de onderzoeksinstellingen. En ik vroeg aan hem of dat een nieuwe strategie was. Es ist sicher eine neue Strategie. Die neue autonome Bewegung mit all ihren Segmenten und mit all ihren Angriffspunkten. Ich erwähne nur die Bewegung gegen die Kernkraftentwicklung, die Bewegung gegen den Ausweiszwang, gegen die Volkszählung und so weiter und so fort. Hat immer bestimmte Momente von Militanz gehabt, die sie sehr wohl auch strukturiert hat. Innerhalb dieser militanten Segmente gab es einen Klärungsprozess, vor allem in der Auseinandersetzung mit den bewaffneten Gruppen der frühen 70er Jahre, vor allem der RAF, der sehr viel mit dem zu tun hat, was ich hier beobachte oder wovon mir berichtet wird. Die militanten Gruppen wollen Aktionen machen, die nicht elitär sind. Sie wollen Aktionen machen, die alle nachvollziehen können und die andere, ohne sich jahrelang konspirativ zu organisieren, selbst durchführen können. Sie wollen also den Aktionsraum von Widerstand erweitern. Und das ist eine Struktur, die allen traditionellen Formen von politischem Untergrundkampf widerspricht. Die herrschende Klasse in der Bundesrepublik versucht zurzeit oder seit 2 bis 3 Jahren auf verschiedenen Ebenen genau diese Struktur zu durchleuchten. Sie versucht sie zu zerstören. Und um sie zu zerstören, braucht sie natürlich konkrete Ansatzpunkte. In den vergangenen Jahren war das die Zeitschrift Radikal, die terrorisiert wurde. Dann war es zeitweilig in Süddeutschland die Bewegung gegen Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage. Es war die militante Bewegung gegen die Startbahn West in Frankfurt-Main. Und jetzt sind es sicher die militanten Frauen, die sozusagen vorgezeigt werden als Verbindungsmomente zwischen der autonomen Szene und einem militanten Untergrund. Gleichzeitig wird versucht, den Antiterrorismus, der ja voll institutionalisiert ist in der Bundesrepublik, auf diese autonome Bewegung auszuweiten. Das ist sicher die Strategie, die damit verfolgt wird. Und das ist eine gefährliche Strategie. Het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar een interview met de Duitse arts en historicus Karl-Heinz Roth. Als je meer wilt weten over het werk van hun Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte, schrijf dan naar Geert, per attentie van de radio. Dat is postbus 10.096 1001 EB in Amsterdam.